but it's the opposite. It's twice upon a time. Ich dirigiere ganz anders. Ich stehe nicht vor dem Orchester und fuchtle mit einem Stock herum, sondern ich sitze an der Seite, links, dort, wo der Konzertmeister sitzt, die erste Violine. Da sitze ich auf einem kleinen Podium. Ich sitze, ich stehe nicht. Denn die alten Dirigenten saßen auch alle. Die standen nicht. Nein. Von Bach bis Haydn, Händel, sie alle saßen am Cembalo. So wurde früher dirigiert. Im 19. Jahrhundert kam irgendein Italiener nach Berlin, stellte sich vors Orchester und schwang seinen Taktstock. Seitdem steht man beim Dirigieren. Aber die Orchesterspieler mögen das gar nicht. Sie möchten als Erwachsene behandelt werden, nicht wie Kinder. Viele Dirigenten behandeln Orchesterspieler, als wären sie Kinder. Aber wenn ich mich richtig erinnere, bei diesem legendären Konzert beim Hessischen Rundfunk im Februar 1974, ich glaube, da sah ich dich vor dem Orchester stehend, mit Wikingerkleidung, Helm mit Hörnern und mit Speer. Und du hattest kleine Holztäfelchen, auf denen Nummern geschrieben waren. Das habe ich alles aufgegeben. Jetzt sitze ich mit meiner Trommel an der Seite. Mit meiner linken Hand gebe ich dem Orchester Zeichen, mit der rechten schlage ich die Trommel. Das geht alles so viel besser. Ist das der Grund, dass du mit deiner Trommel einen Puls vorgibst, statt zu dirigieren? Die Musik, die ich schreibe, die braucht diesen Puls. Das ist Teil der Musik. Ich möchte noch mal auf deine Situation in den 50er Jahren zurückkommen. Du warst ja damals so eine Art Legende von New York. Und aus dieser Zeit gibt es viele Geschichten über dich. Ist es wahr beispielsweise, dass du mit Charlie Parker, mit Bird eine Zusammenarbeit plantest? Wir wollten eine Platte zusammen machen. Aber das nächste, was ich hörte, war, dass Charlie Parker gestorben war. Im Gedenken an ihn habe ich dieses Stück geschrieben, Bird's Lament, mit einem Altsaxophon-Solo und einem Bariton-Saxophon-Obligato. Es kannten nicht damals eine Menge Musiker allein schon deswegen, weil sie einfach an deiner Straßenecke vorbeikamen. So hast du auch Charlie Parker kennengelernt. Ja, und Duke Ellington habe ich in Kalifornien getroffen. Wir hatten da eine Amateurshow im Million Dollar Theater in Los Angeles. Ich spielte Piano Solo und gewann den ersten Preis. Duke ließ mir sagen, dass er mich treffen wolle. Und backstage habe ich dann ihn und das gesamte Orchester kennengelernt. Als er mal in New York war, kam er auch vorbei mit seinem Schlagzeuger Louis Balzen und wir haben uns längere Zeit unterhalten. Ich habe Buddy Rich kennengelernt, Machito, Tito Puente. Natürlich habe ich Toscanini kennengelernt. Machito, Tito Puente. And of course I met Toscanini and I met. Was hielt er von deiner Musik? He didn't say. Das hat er nicht gesagt. Aber Hindemith hörte von mir, als er in New Haven in Connecticut war. Irgendjemand spielte ihm etwas von meiner Musik vor und es gefiel ihm sehr, auch wenn es tonal war. Und Hindemith war ja ein Atonaler. Trotzdem mochte er meine Musik. Wenn du so viele Musiker gekannt hast, konnten sie dir nicht helfen, deine Musik bekannter zu machen und Konzerte zu arrangieren? Damals hatte ich noch keine Orchesterpartitur in Notenschrift vorliegen. Jetzt, wo ich eine Menge Orchesterpartituren dank Ilona Göbels Hilfe ausgeschrieben habe, hoffe ich doch, dass ich jetzt mehr Möglichkeiten bekomme, denn ich liebe es, mit Orchestern zu arbeiten. Du sagst, es war noch nicht niedergeschrieben. Aber was hast du denn damals verkauft auf der Straße New York? Kleinere Stücke wie Madrigale, Pianostücke, sowas. Ja, ich sehe. Du machst eine Menge Sachen ganz anders. Deine Art zu dirigieren unterscheidet sich vom üblichen. Du bist eine Legende geworden durch dein Aussehen mit dem Wikingerhelm, mit den Hörnern, deinem langen weißen Bart, den wallenden Gewändern. Deine Orchesterstücke haben diesen Puls mit der Trommel geschlagen und so weiter. Was für Gründe stehen dahinter? Ja, wenn du deine eigenen Dinge machst, ich sage, es gibt nicht so etwas wie Originalität. Nur Persönlichkeit. Wenn du dir selber treu bleibst, dann ergibt sich das einfach. Du bist anders. Denn es gibt nur ein einziges Mal dich, ein einziges Mal mich. Jeder von uns ist anders. Wenn du keine Copycat sein willst, kein Imitator, wenn du dir treu bist, dann bist du anders. Aber die meisten Leute wollen einem Vorbild folgen. Sie scheuen sich vor eigenen Gedanken. Sie machen einfach nach, wie jemand anders es ihnen vormacht. Also imitieren sie. Ich imitiere nicht. Ich bin beeinflusst von vielen Dingen. Ich mache, was ich machen möchte. Du hast eine Zeit lang mit Indianern gelebt. Bist du dadurch beeinflusst? Ja, mein Trommeln. Das ist exakt indianische Tradition. Im Konzert konntest du ja meinen Trommelschlag hören. That's strictly an Indian beat. And in the slow movement, that's a slow Indian beat. This is a fast. And half of that is that. Those are the two Indian beats. Das sind die zwei Indian beats, schnell und langsam. Und so benutze ich ihn in meinen Jazz und auch in meinen klassischen Stücken. And even in some of my classical pieces. Oh, du machst einen Unterschied zwischen deinen Jazz- und klassischen Stücken? Ja, aber meistens ist der Beat der gleiche bei beiden. Das ist eine klassische Melodie. I did that in Frankfurt when you were there. It's called the Procession of the Asen. Yeah. That's the same beat as the Indian slow beat. Yeah. That's the theme of that piece. You heard it there. But that's the same Indian beat, you know? It's a heartbeat. Das ist der Herzschlag. Das ist der universale Rhythmus der Welt, der Herzschlag. Und Musik, die diesen Herzschlag in sich trägt, besitzt einen unmittelbaren Appeal, egal was die Musik sagt. Es ist weise, sie zu benutzen, denn du erzeugst unmittelbar eine Identität mit deinem Publikum. Music, it's very wise to use it, because right away you establish a rapport, yeah? Rapport? Yeah. Identity with the people, yeah? Yeah. Oh, yeah. Südwestfunk, zweites Programm, Forum in zweiten Musik, Tonality All the Way. Sie hören ein Gespräch mit dem legendären New Yorker Straßenmusiker, Komponisten und Ahnherrn der Minimal Music, Louis Hardin, alias Moondog. Die Musik, die Sie zuletzt gehört haben, war eines der Madrigals von Moondog. Und direkt daran anschließend hörten Sie die Adaption der Rocksängerin Janis Joplin aus dem Jahre 1967. Was du gerade erzählt hast, ist sehr interessant, denn an der Oberfläche besitzt deine Musik ja doch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was man Minimal Music heutzutage nennt. To music which is called Minimal Music nowadays. Well, you know Philip Glass. Du hast doch sicherlich von Philip Glass gehört. Weißt du, was er sagt? Er nennt mich the leader of the pack, den Anführer der Horde. Und er sagt, dass ich ihn beeinflusst habe. Und Steve Reich und Terry Riley. Ich war ihre Inspiration. Da ich aber doch jetzt nicht so bekannt bin wie Philip Glass, mag man denken, Moondog imitiert Philip Glass. Es ist aber genau andersrum. Du bist ja viel älter. Ja, ich bin älter, aber Leute, die nur Philip Glass kennen, denken, dass er der Erste war. Ich bin kein Minimalist im selben Sinne, wie die anderen das sind. Sie befolgen nicht die Gesetze des Kontrapunktes. Sie verstehen ihn gar nicht. Tun sie nicht. Sie komponieren homophon, so wie die klassischen Meister. Beethoven, Mozart, die schreiben homophon. Ich bin polyphonisch, kontrapunktisch. The classic masters like Beethoven, Haydn, Mozart, they're homophonic. I know what you mean. I'm polyphonic, contrapuntal. Aber deine Musik verläuft auch sehr oft zyklisch mit häufigen Wiederholungen, wenn auch nicht im Sinne wie Minimal Music. Aber jede Musik ist repetitiv, wiederholt sich. Aber die Wiederholungen der Minimalisten, die sind sehr eng. Manchmal zwei oder drei Noten, immer und immer wieder. Das mache ich nicht. In meiner Musik, speziell in meinen Kanons, zum Beispiel Passion Flower, gibt es aber auch relativ enge Wiederholungen. It's quite close in its repeat. It's da da dee da dee da. Right there. Dasselbe Thema nur zwei Takte später. Same thing, only two bars later. Wenn minimal repetitiv bedeutet, dann kannst du das so sagen. Aber da müsstest du auch sagen, Bach war repetitiv und minimal. Denn in seinen Fugen sind die Antworten sehr eng, aber natürlich nicht so eng wie minimal. The answers are very close, but not as close as minimal, not that close. Yeah, sure. Ja, natürlich, die Minimal-Einheit sind viel kleiner. Oh ja, Minimal klingt ja manchmal wie eine Platte mit einem Sprung. Das ist der, die Platte hat einen Knacksound. Du hast ja eine Zeit lang bei Philip Glass gelebt. Das ist richtig, ungefähr ein halbes Jahr. Ich habe diese Woche noch mit ihm zu Abend gegessen. Wir sind sehr eng befreundet. Aber du hast doch auch einige kritische Gedanken zu seiner Musik. Well, we don't work the same way. Wir machen halt nicht das Gleiche. Seine Musik wäre wahrscheinlich noch viel besser, wenn er Kontrapunkt studieren würde und die Gesetze des Kontrapunktes befolgen würde. Ich habe das Gefühl, dass sie einfach ignoriert werden. Er schreibt eine Menge Melodien, die er übereinander legt. Aber unter den Gesetzen des Kontrapunktes passen sie nicht zusammen. Sie verletzen die Gesetze der Harmonie. Ich vermute, sie wissen gar nicht, was sie da machen. Was du nicht weißt, kann dir auch nicht wehtun. Ich bin der strengste Kontrapunktist in der Geschichte der Musik. Es gibt keinen bekannten Komponisten, jedenfalls von dem ich gehört habe, der nicht irgendwann die Gesetze des Kontrapunktes verletzt. Im Durchgang und bei den Wechselnoten. Diese beiden Regeln sind die Basis eines guten Kontrapunktes. Haydn, Beethoven, Mozart, Bach, sie alle haben Fehler gemacht. Viele Fehler. Haydn, Beethoven, Mozart, Bach, they all make the mistakes. Many mistakes. Ich würde sagen, das ist ihr Genie. Das ist kein Genie, das ist Fehler. Sie waren zu nachlässig, um ihre Fehler zu beseitigen. Wie kommt es, dass Bach es die Hälfte der Zeit richtig macht, die andere Hälfte oder das andere Drittel falsch? Schlecht! Die Leute sagen, oh, das klingt modern. Er war aber seiner Zeit weit voraus. Nein, war er nicht. Er war nur nachlässig. Er hat zu viele Kinder gezeugt. 22. Er hätte einiges von dieser Zeit dazu benutzen sollen, um seine Musik zu korrigieren. Falschnoten, ja? Deswegen bin ich die einzige Person, deren Musik ich zuhören kann. Ich mache sowas nicht. Ja. Was denkst du, ist der Grund, der du doch eine Art Kultfigur bist und viele Musiker kanntest, dass du nie einen Vertrag mit einem Musikverlag hattest, dass du jetzt erst dein erstes Konzert in New York machen konntest? Was denkst du, ist der Grund dafür? Es war nicht die richtige Zeit. Heute ist das Publikum mehr denn je an tonaler Musik interessiert. Yael Eveleth, der Direktor des New Music America Festivals, der mich ja auch über ein halbes Jahr lang gesucht hat und dann mir dieses Konzert hier in New York ermöglichte, sagt, dass es eine ganze Reihe tonaler Komponisten in den USA gibt, die jetzt auf einmal Beachtung finden. War er derjenige, der dich ausfindig gemacht hat? Ja, er hat mich gefunden. Man sagte ihm, ich sei längst tot. Es hat ihn ein halbes Jahr gekostet, bis er mich gefunden hat. Vor einem Jahr, im Juni 88, rief er mich an und ich sagte ihm, dass ich gerne nach New York kommen würde. Du hast bei deinem Konzert in der Brooklyn Academy of Music einen Teil deiner 50. Sinfonie gespielt. Ja, das war der letzte Teil einer Sinfonie, die ich zu Ehren von Arthur Rodzinski schrieb, der Dirigent, der mich in den 40er Jahren den Orchesterproben der New Yorker Philharmoniker beiwohnen ließ. Und der letzte Teil war ein Porträt seiner Frau, Halina. Es hieß Dark Eyes. Es ist ein Chardasch. Sie haben es sehr gut gespielt. Bis zu diesen letzten 8 Takten, da haben sie sich verfranst. They didn't end right. It should have been. Everybody, pow, at the end. They didn't do it. At rehearsal, they did it. Sie sollten alle zusammen auf den letzten Schlag kommen. Das haben sie nicht gemacht. In der Probe haben sie es gemacht. Aber im Konzert fiel in den letzten 8 Takten alles auseinander. Ich weiß nicht, warum das so ist, dass die Proben manchmal so viel besser sind als die Konzerte. I don't know why it is. Rehearsal sometimes can be much better than the concert, yeah? Wie würdest du deine Musik kategorisieren? Nun ja, sie ist streng formal. Selbst meine Jazzmusik ist in klassischer Form geschrieben. Selbst das Stück Bird's Lament, das ist eine alte klassische Form, die Chaconne. Hier liegen vier Takte zugrunde, die immer und immer wiederholt werden. Darüber liegt eine Melodie. Und das erste Stück, das in New York gespielt wurde, hieß Paris. Das sind 32 Takte, die fünfmal wiederholt werden. Und jedes Mal, wenn sie wiederholt werden, füge ich einen weiteren Kontrapunkt dazu. Es baut sich also höher und höher auf. Meine Musik ist streng strukturiert, sehr formal. Unter der Oberfläche ist es sehr formal, auch meine Jazzmusik, das merkst du nicht. Das heißt, wenn du es nicht weißt, dann würdest du denken, es ist ad libitum, beliebig, improvisiert. Ist es nicht. Ich sage, das gibt es nicht, dass der Interpret ad lib spielen kann. Das darf nur der Komponist. Er ist der Einzige, der den gesamten Überblick über alle Teile seiner Komposition hat. Er weiß, was jeder macht. Er weiß, wann und wo du eine ganz bestimmte Note hinschreiben darfst, ohne einen anderen Teil zu beeinträchtigen. Das ist doch wie, wenn du auf andere Leute Füße treten würdest. Das machen die Adlibbers, diejenigen, die frei improvisieren. Sie treten anderen auf die Füße. Sie wissen wohl gar nicht, wo sie sind. Sie wissen gar nicht genau, was sie machen. Ein Adlibber darf nur adlibben, wenn er alleine ist. Vielleicht noch ein Schlagzeug, okay, aber keine anderen Musiker, die irgendein melodisches Instrument spielen. Er weiß doch nicht, was der Nächste im nächsten Moment spielen wird. Selbst Benny Goodman machte Fehler, wenn er improvisierte. Was wusste er, was die anderen Takt 17 oder 24 gerade machen würden? Also bist du gegen Improvisation? Das ist schlechte Musik, denn sie brechen doch alle Gesetze des Kontrapunktes. Schrecklich. Was hältst du denn dann von Jazzmusikern, die improvisieren? Wie ich schon gesagt habe, nur wenn er für sich alleine spielt. Wenn sie in Gruppen spielen oder in Big Bands? Wenn sie in Gruppen spielen, dann passiert jede Art von Bullshit. Ich bin sehr strikt, ich bin der Strengste von allen. Aber trotz meiner formalen Strenge versuche ich frei zu sein in meiner Musik, in der Melodie, in meiner Spontaneität. Das ist eine sehr trickreiche Angelegenheit. Formal streng und doch frei zu sein zur selben Zeit. In Schweden wird ein Komponist ein Tonsetzer genannt. Nur der Komponist darf adlibben. Nur der Komponist. Nur er kann die Improvisation in das Stück hineinschreiben. Nur er. Beispielsweise in meinem Stück Bird's Lament habe ich eine freie Linie für den Solisten. Wo er improvisieren darf? Nein. Er spielt seine eigenen. Nein. Er spielt nur, was ich geschrieben habe. Aber weißt du, was er machte? Er hat einige eigene Noten hinzugefügt. Aber ich habe ihm vorher gesagt, füge dieser Partie nichts hinzu. Spiele es genau so, wie ich es geschrieben habe. Tat er aber nicht. Er hat einige Noten hinzugefügt, die mir nicht gefielen. Also, nur der Komponist darf ad lib schreiben. Wenn der Spieler das dann interpretiert, denkst du, er improvisiert. Tut er aber nicht. Er liest, was ich geschrieben habe. Alles andere ist Bullshit. Natürlich stimmt mir da keiner zu. Alle sagen, Moondog, du bist viel zu streng. Ich komme nochmal auf die Frage von vorhin zurück, als wir über deine 50. Sinfonie sprachen. Du hast also schon eine Menge Musik geschrieben. Ja, natürlich. Wie viele Sinfonien hast du bisher geschrieben? Ich habe sie nicht wirklich gezählt, aber ich denke, ich bin so in den 70ern. Und wie lange sind sie? Sie variieren in der Länge von 15 Minuten, 45 Minuten bis zu einer Stunde. Also ist noch eine Menge Musik von dir, die noch aufgeführt werden muss. Viele der frühen Haydn-Symphonien waren sehr kurz, so 12 Minuten. Eine Symphonie muss nicht immer so lang sein wie bei Bruckner oder Mahler, die manchmal 1,5 Stunden dauern und doch nicht viel sagen. Das war zuletzt das traditionelle Schweizer Guggisberg-Lied, arrangiert von Moondog. Die Orchesterstücke in dieser Sendung waren in dieser Reihenfolge Paris, Stamping Ground, Bird's Lament, Passion Flower, das war das Stück ohne Trommeln, und als vorletztes Stück Dark Eyes. Dazwischen, an zweiter Stelle, ein Orgelstück, Oasis, an vierter Stelle ein Streichquartett, Chaconne in G, dann an sechster Stelle ein Madrigal, plus der Rockadaption von Janis Joplin, All is Loneliness, und zum Schluss dann das Guggisberg-Lied.